HR2 Kultur. Archivschätze. Er war ein sensationell erfolgreicher Verleger. Siegfried Unselt prägte den Literaturbetrieb nach 1945 und damit auch den Neubeginn der Literatur. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich begrüße Sie zu unserem Archivschatz heute. Im Surkamp Verlag trafen sich in den 1950er Jahren Autoren wie Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Friederike Mayröcker und andere Literaten der Gruppe 47. Siegfried Unselt, geboren am 28. September 1924 in Ulm, machte zuerst eine Buchhändlerlehre. 1952 trat er in den Verlag von Peter Surkamp ein. 1959, nach dem Tod Surkamps, übernahm er die Geschäfte des Surkamp Verlags und leitete den Verlag bis zu seinem Tod am 26. Oktober 2002. Heute hat Siegfried Unselt 100-jähriges Jubiläum. In einem Interview aus dem Jahr 1986 mit dem Literaturexperten und HR-Redakteur Dr. Uwe Schulz erzählt Siegfried Unselt von Schlüsselmomenten der Verlagsgeschichte. Von der Rolle Peter Surkamps und Hermann Hesses, von intensiven Freundschaften zu den Autoren und Autorinnen und von einer kleinen Revolution der Lektoren und Lektorinnen 1968. Doch hören Sie selbst, Dr. Uwe Schulz. Samuel Fischer wurde es nicht in die Wiege gesungen, dass er einmal Verleger und ein so großer Verleger würde. Diese Schilderung des ungeklärten Anfangs, den der Gründer des S. Fischer Verlages nahm, stammt von Ihnen, Herr Unselt. Und über Ihren unmittelbaren Vorgänger Peter Surkamp haben Sie ebenfalls festgestellt, auch Peter Surkamp war seine verlegerische Lebenslaufbahn nicht in die Wiege gesungen worden. Wurde der Verlegerberuf Ihnen in die Wiege gesungen oder welche Entfernung weg von der Wiege mussten Sie zeitlich zurücklegen, um klar zu entscheiden, ich will Verleger werden? Ja, ich glaube, aber auch bei mir ist das nicht von Anfang an so sicher gewesen. Im Gegenteil, meine ersten Berufsvorstellungen waren, ich wollte ein Kapitän auf einem Bodenseedampfer werden. Später wollte ich katholischer Priester werden. Dann kam der Schauspielerberuf und schließlich war die Verlockung durch die Politik dann auch noch da. Aber irgendwann einmal kam der Punkt, wo ich mir klar war. Ich finde doch, und das ist meine Lebenserfahrung, wenn das Leben eines Menschen richtig angelegt ist, so gibt es an seinem Anfang Zufälle, dann ereignet sich irgendwann einmal eine Initialzündung und von diesem Moment an gibt es weniger Zufälle, kaum Zufälle mehr, sondern nur noch Kettenreaktionen. Und diese Initialzündung, die fand bei mir im Jahre 1946 statt, als ein damaliger Deutschlehrer mir Bücher von Hermann Hesse zu lesen gab. Ich las Hermann Hesse, wollte Hermann Hesse studieren und auf diesem Wege kam ich in meiner Heimatstadt Ulm an einen Verlag und machte dort eine reguläre Verlagsausbildung, begann dann in Tübingen das Studium und gleichzeitig die Arbeit in einem Verlag. Und eigentlich von diesem Moment an war es dann doch klar, dass ich Verleger werden wollte. Sie haben den wichtigen Autorennamen Hermann Hesse schon genannt. Sie haben dann 1951 über Hermann Hesse promoviert. Der Titel der Dissertation war Werk und Werkgeschichte. Sie haben 1975 einen Band Begegnungen mit Hermann Hesse veröffentlicht. Sie erwarben dann als Verleger die Weltrechte von Hermann Hesse 1957 zurück. Übrigens war ja das Werk von Hermann Hesse 60er, 70er Jahre in Amerika einer besonders günstigen Konjunktur ausgesetzt. Es erlebte eine wirkungsvolle Mode. Wie groß ist über die Zeit hin die Nähe zum Werk Hesses bei Ihnen geblieben? Ganz persönlich, ist das eine fortdauernde Wirkung geblieben? Ja, man muss hier wahrscheinlich zwei Phasen unterscheiden. Die Phase, in der ich selbst in das Werk von Hermann Hesse studienweise eindrang und las und Werk für Werk las und das, was Hermann Hesse nun seinerseits an Lektüre verarbeitet hat, in Essays nachgelesen habe. Ich habe ja durch das Studium von Hermann Hesse die Literatur kennengelernt, die Hermann Hesse gelesen hat, sei es die Klassiker, sei es die umgebenden Zeitgenossen. Sie müssen denken, es waren die Jahre 1946, ich war 22 Jahre alt und es war dieser berühmte Nullpunkt, an dem wir anfangen mussten. Und so lag ein ganz neuer Kosmos von Literatur vor mir. Und ich muss sagen, dass ich Hermann Hesse sehr viel zu verdanken habe. Vielleicht habe ich gar nicht so viel gelernt, aber ich habe so den Eindruck, dass ich irgendetwas in der Auseinandersetzung mit diesem Werk für mich selber etwas geworden bin. Und das war die erste Phase. Und die zweite Phase dann die, als ich beruflich mit ihm zusammenkommen konnte, dass ich nach Surkamps Tod sein Verleger war, dass ich für Hermann Hesse, für uns, für den Surkamp Verlag, die Rechte, die Weltrechte Hermann Hesse wieder zurückerwerben konnte. Und Ihre Äußerung vorher, dass Hermann Hesse in eine besonders gute Konjunktur gekommen sei in den USA, dem möchte ich eigentlich doch etwas widersprechen. Ich glaube, es ist nicht eine Konjunktur, in der sich das Werk Hesses verfaltet hat, sondern genau das Gegenteil. Das Werk von Hermann Hesse wirkt immer besonders in Krisenzeiten. Dort oder zu dem Zeitpunkt, in dem Leute irgendwelche Orientierungen suchen. Und das war gerade nach Vietnam in den USA der Fall. Und diese wirklich enorme Rezeption, die ja unvergleichlich ist, wenn man also bedenkt, bei 200 Millionen Einwohnern in den USA, es sind da 15 Millionen Bücher von Hermann Hesse verbreitet, so ist das ganz erstaunlich und sicherlich nicht bloß mit dem Terminus vordergründiger Mode irgendwie erklärbar. Nun, sicher ist aber der Steppenwolf dort auch ein Kultbuch geworden und das hat ja auch seine Berechtigung. Lassen Sie uns vielleicht trotzdem nochmal zurückgehen an den Zeitpunkt, als Sie in den Surkamp Verlag eintraten. Das war am 1. Januar 1952. Der Surkamp Verlag existierte seit dem 1. Juli 1950. Peter Surkamp hatte ihn gegründet, gewissermaßen als eine Zellteilung vom S. Fischer Verlag, den Surkamp unter großen persönlichen Opfern durch den Krieg zu retten versucht hatte. Bei dieser Trennung ist dann eine Auswahl der Autoren zustande gekommen. Die Autoren haben sich selbst entschieden und unendlich oft ist eigentlich reproduziert worden der kurze Brief Brechts vom 20.05.1950 aus Berlin. Er lautet: Lieber Surkamp, natürlich möchte ich unter allen Umständen in dem Verlag sein, den Sie leiten, herzlichst, Ihr Bertolt Brecht. Was machte diese Natürlichkeit für Brecht aus, sich für Surkamp zu entscheiden, im Gegensatz zu seinem, sagen wir mal in Bezug auf Brecht, seinem Nichtfreund Thomas Mann, der sich dann für Fischer entschied? Warum kam es damals zu dieser schmerzhaften Zellteilung? Wie ist Ihre Version? Zunächst muss ich doch noch etwas richtigstellen. Thomas Mann konnte sich gar nicht entscheiden. Es konnten sich nur 48 Autoren entscheiden, die Surkamp während seiner Zeit der Leitung des S. Fischer Verlages in Deutschland publiziert hatte. Emigranten wie Thomas Mann kamen also gar nicht in diese Entscheidungsbasis hinein. Er konnte sich also weder für noch gegen Surkamp entscheiden. Es war ganz klar, dass er... Er hätte aber natürlich, bevor seiner Emigration auch gespielt hat, er hatte ja mal die Absicht, sich von Fischer zu trennen, er hätte ja auch später, ohne dass es bei dieser Entscheidung Teil hätte sein müssen, sich später auch für Surkamp entscheiden können. Ja, also die Meinung von Thomas Mann gegenüber Gottfried Beermann Fischer ist ganz eindeutig und ist in seinen Briefen ja nachzulesen. Aber kommen wir zurück auf Ihre Frage, auf jenen Traumbrief, den sich ein Verleger natürlich wünscht, ein Verleger, der in der täglichen Arbeit nun natürlich eine Beziehung zu einem Autor entwickelt. Und diese Beziehung ist natürlich eine Janusbeziehung. Köpfige und das hat eben mit der besonderen Art dieser Beziehung zu tun. Was Bertolt Brecht und Surkamp betrifft, Bertolt Brecht war es ja, der Surkamp von seiner Stelle als Dramaturg in Darmstadt in die Redaktion des Uhu nach Berlin brachte. Und wahrscheinlich spielte auch Brecht oder eine seiner Frauen eine Rolle, die aus der Redaktion Uhu heraus Surkamp in Verbindung mit Samuel Fischer brachten. Der alte Sami hatte sicherlich eine Witterung für die kommenden Zeiten und irgendwie in dieser edlen und vornehmen Gestalt von Peter Surkamp glaubte er, dass es wohl möglich sein werde, sein Verlag in den kommenden schwierigen Zeiten hinüberzuretten. Es kam dann 1933. Surkamp war derjenige, der Bertolt Brecht half, nach der Kristallnacht aus Deutschland herauszukommen. Und wenn Sie die ersten Briefe lesen, die Bertolt Brecht von Kalifornien aus an Peter Surkamp geschrieben hat, so verstehen Sie dieses natürlich, weil sich hier auch bei Brecht und Surkamp die gleiche Auffassung durchsetzte. Er wollte keine Aufführung um jeden Preis, sondern er wollte nur Aufführungen haben, die seinen Vorstellungen vom Theater entsprechen. Und das hat Peter Surkamp vollkommen gedeckt. Ich selber war immer überrascht und habe Surkamp eigentlich fast mehr als Verhinderer von Aufführungen von Brecht gesehen, denn als Förderer. Aber Surkamp hat eben ganz klar den Willen dieses Autors vollstreckt. Und wir wissen ja, dass Bertolt Brecht eine sehr persönliche und eigene Auffassung hatte, wie sein Theater aufgeführt werden sollte. Können Sie noch ein bisschen schildern, welche Motive möglicherweise für die anderen Autoren, die sich für Surkamp entschieden, maßgeblich waren? Ja, derjenige, ohne den die ganze Sache überhaupt nicht zustande gekommen wäre, das war eben Hermann Hesse. Hermann Hesse hat Surkamp, der schon bereit war, alles aufzugeben, der aus dem KZ gekommen, schwer krank war, sich jetzt nicht hier in einem langen Prozess mit einem zurückkehrenden ehemaligen jüdischen Eigentümer herumschlagen wollte. Er war schon dabei, aufzugeben, aber Hermann Hesse hat ihn gestützt. Und zwar auch hier wieder mit einer ganz klaren These. Gottfried Bermann Fischer kam aus seinem amerikanischen Exil zurück mit einer amerikanischen Erfahrung des Buchwesens. Dort sollten möglichst rasche Geschäfte gemacht werden. Und hier war Surkamp natürlich ein ausgesprochener Hemmschuh für solche Ideen. Und Surkamp war ein Pädagoge, und zwar auch als Verleger ein Pädagoge. Das heißt, er wollte pädagogisch wirkend, belehrend wirken. Und das war ein anderes Prinzip als das von Gottfried Bermann Fischer. Aber das war nicht durchaus etwas, was natürlich anderen Autoren Eindruck gemacht hat. Und sicher hat ein Teil der Autoren eben auch nicht vergessen, was Surkamp für sie gemacht hat in der Zeit des Dritten Reichs. Und von dort her war sicherlich bei Autoren wie zum Beispiel eben Kassack eine ganz klare Haltung für Surkamp eben erkennbar. Sie haben eben schon erwähnt, wie entscheidend die Rolle von Hermann Hesse war, für Peter Surkamp seinen eigenen Verlag zu machen, diesen Weg zu gehen. Hermann Hesse war aber, glaube ich, auch der Vermittler von jenen Geldgebern, die den zukünftigen Surkamp-Verlag dann finanziell sicherten, nämlich der Brüder Balthasar und Peter Reinhardt aus Winterthur, die am 01.01.1951 stille Teilhaber des Verlages wurden. Was waren das für Motive, die diese Schweizer Geldleute hatten, sich in der Literatur in Deutschland zu engagieren? Ja, das war ganz einfach. Die Herren Balthasar Reinhardt und Peter Reinhardt hatten einen Vater und dieser Vater hatte Brüder. Und diese Brüder Reinhardt waren ausgesprochene Mäzene. Der eine hat Kunst gefördert, der andere hat Hodler finanziert, ein anderer hat Rainer Maria Rilke das Leben in Müssort möglich gemacht. Nun, das waren die, das war die ältere Generation. Die nachfolgende Generation, eben Peter und Balthasar Reinhardt, waren keine Mäzene mehr, es waren Kaufherren. Und nun kam aber Surkamp in seiner Aufbauzeit laufend in, nicht in finanzielle Schwierigkeiten, aber er hatte einfach kein Kapital, um diesen Verlag so zu realisieren, wie er ihn realisieren wollte. Und man macht ja heute sich gar keine Vorstellung mehr, welch kühne Verlagsunternehmungen Surkamp auf seiner ganz schmalen Basis gemacht hat. Was bedeutete es damals, zwei Bände Walter Benjamin zu machen, wo vielleicht zwei Handvoll Leute in Deutschland Walter Benjamin kannten? Oder was bedeutete es für Peter Surkamp, Marcel Proust die Recherche noch einmal neu übersetzen zu lassen und herauszugeben? Was bedeutete es, die Gesamtausgabe von Rudolf Alexander Schröder in 5 Dünndruckbänden zu machen? All das hat Peter Surkamp getan. Er hat Bertolt Brecht aufgebaut und es war sehr schwierig, denn damals war es ungeheuer diffizil, Bertolt Brecht zu verlegen. Das heißt, wir brauchten hier dauernd wir brauchten Geld, ganz schlicht gesprochen. Und Surkamp ist sehr oft zu Hermann Hesse gefahren und in diesem Verlag, sowohl unter der Ägide von Surkamp als auch der meinen, sozusagen läuft nichts ohne Hermann Hesse, dies in jeder Hinsicht, in intellektueller Hinsicht wie in der täglichen Verlagsarbeit. Und Hermann Hesse hatte mehrfach dafür gesorgt, dass Surkamp Kapitalien bekam. Und als er das eine Mal sich an Reinhardt wandte und jetzt die jüngere Generation in Funktion waren, Winterthur, hat diese jüngere Generation so entschieden, sie wollten hier kein Geld zur Verfügung stellen, sondern sie wollten Partner sein. Und sie haben sich also dann beteiligt und beschlossen, dass man hier eine Comedy-Gesellschaft gründete. Damit ist noch eine letzte Frage zu stellen zur wirtschaftlichen Struktur. Sie haben gesagt, es waren Kaufleute, der mäzenatische Kaufherren. Vielen Dank. In der Schweiz kann man vielleicht auch den Begriff Kaufleute verwenden, denn der Geldsinn ist ja gut ausgeprägt und die Herren setzen wir mal voraus. Nur die Frage ist natürlich im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Verlages, ist das ein Renditedenken gewesen oder ist dann letztlich doch wieder das Mäzenatische ins Spiel gekommen? Ist Gewinngeld zurückgeflossen oder hat man das als stille Reserven stehen lassen? Wie ist überhaupt diese Rolle des Geldgebers, Kaufherr, Kaufmann dahingestellt? Sind die Reinhardts auch heute noch Mäzene des Verlags? Also, sie waren nie Mäzene und sie sind es nicht. Sie sind Kaufherren. Ich betone das, weil sie sehr genau rechnen können. Schauen Sie, ich habe den Verlag ja nun nach Surkamps Tod wesentlich ausgeweitet. Als Surkamp starb, machten wir im Jahr 20 Bücher. Heute erscheinen allein im Surkamp-Verlag 350 Bücher im Jahr. Und so war es also ganz klar, dass man hier dazu nun Geld benötigt. Wenn ein Verleger zu einer Bank geht, um Kredit zu erwerben, fragt ihn der Bankier, welche Sicherheiten haben Sie? Darauf sagen Sie, ja schauen Sie, ich habe ein wunderbares Lager, das ist doch herrlich, da ruht Brecht und Proust und Joyce. Und darauf sagt der Bankier, ja wissen Sie, wenn Ihr Papier unbedruckt wäre, dann wäre das eine Sicherheit. Aber das bedruckte Papier, das ist keine Sicherheit. Ich weiß, dieses Beispiel ist in der Branche klassisch. Aber vielleicht könnten Sie es jetzt auf die Reinhardt beziehen. Das war nun mein großer Vorteil, dass ich eben bei diesen Krediten, die wir brauchten, nicht zur Bank gehen musste, sondern dass ich Gesellschafter hatte, die bereit waren, mir zu dem jeweils in der Zeit üblichen Zins Kredite zur Verfügung zu stellen. Und ich habe niemand erlebt, der vierteljährlich so genau seine Zinsabrechnung aufmachte und uns bat, diese Zinsen zu überweisen. Also das ist ein ganz klares materielle Geschäftsbeziehung gewesen. Die Herren haben sich nie um irgendwelche Inhalte gekümmert, über die ganzen schwierigen Zeiten hinweg. Sicher waren hier Bücher, die denen gar nicht gefielen. Und ich weiß, was ich ihnen zumutete, als ich eines Tages Max Frisch das Dienstbüchlein herausgab. Aber es war ganz klar, kein Wort fiel darüber. Und sie haben mir diese Gelder gegeben, zum Beispiel zum Produktion dieser großen, dreifachen Bertolt-Brecht-Ausgabe. Und nur, wir haben diese Kredite jeweils auf Heller und Pfennig wieder zurückbezahlt. Lassen Sie uns das wirtschaftliche Kapitel damit abschließen. Aber Sie haben bereits als Stichwort eines Autors genannt, den ich zitieren möchte, nämlich Max Frisch. Max Frisch ist ja in frühen Kontakt mit Peter Suhrkamp gewesen. Und in dem Band Der Verleger und seine Autoren, den Sie 1984 zu Ihrem 60. Geburtstag herausgegeben haben, erscheinen ließen. Erhielten aus geschenkten Autoren. Ja, ja, in Ihrem Verlag erschienen. In diesem Band wird erinnert von Max Frisch ein frühes Gespräch mit Peter Suhrkamp. Da sind Sie offensichtlich in das Arbeitszimmer hinzugekommen und die Schilderung aus der Erinnerung von Max Frisch lautet: Junger Mann aus Ulm, den Suhrkamp mit einer Docke verglich, daran erinnere ich mich mit Bestimmtheit, denn der Vergleich war genauer als meine Wahrnehmung. Docken wirken neben einem Schreibtisch immer etwas groß, ungelenk, brünstig. Man wünscht ihnen ein weites Gelände wie auf Kupferstichen von großer Jagd, soweit das Zitat. Haben Sie diese Charakterisierung als freundschaftlich oder als genau empfunden? Als freundschaftlich genau, wenn ich auch mit Max Frisch freundlich darüber streite, ob dieser Ausdruck wirklich so gefallen ist. Er hat natürlich das bessere Gedächtnis als ich. Nur ich weiß natürlich, dass Suhrkamp mich immer als den jungen Hund bezeichnet hat. Und das hieß einfach, ich war so eine Art Feuerwehr in diesem Verlag. Als ich eintrat, ich war das Mitglied Nummer 7 des Verlages und der Verlag hatte keine Werbung, hatte keinen Vertrieb und so waren alle diese Dinge wirklich nochmal neu zu organisieren und ich war einerseits mit Suhrkamp und den anwesenden Lektoren für das Lektorat, insbesondere für jüngere deutsche Literatur zuständig, wie aber auch für den Verkauf und für die Werbung der Bücher. Ich wurde also vielfältig eingesetzt und daher eben dieser Ausdruck, den man für ein Faktotum oder einen Mann für alles bezeichnen würde. Und ich finde das sehr freundschaftlich. Max Frisch ist ja ein genauer Beobachter der Szene. Und wenn er also, wenn sich das bei ihm festgesetzt hat, so wird das sicherlich stimmen. Lassen Sie uns vielleicht jetzt zu dieser zu der literarischen Bedeutung jener Zeit kommen. Sie haben etwas geschichtsphilosophisch unbestimmt einmal geäußert über die Zeiten und ihren literarischen Rang. Ich zitiere: Die Literaturgeschichte lehrt uns, dass auf dichterisch produktiv reiche Jahrzehnte die mageren und armen fast wie ein Gesetz folgen und dass in diesem Zeitraum dann das Sekundäre in den Vordergrund tritt. Die drei Jahrzehnte der Nachkriegszeit von 1945 bis 1975, nehmen wir sie einmal so, waren sie literarisch arme oder reiche Jahre, vielleicht auch in Relation zu den Jahren 1900 bis 1930. Wie ist Ihr Urteil? Das ist eine Frage, die gültig sehr schwer zu beantworten ist. Ich darf vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir, einige deutsche Kollegen, überlegen uns gegenwärtig den Aufbau einer europäischen Bibliothek und wie kann der Anteil der deutschen Literatur innerhalb dieser europäischen Bibliothek aussehen? Welch ein Schwergewicht liegt in der ersten Hälfte der Jahre, die Sie genannt haben? Welcher Schwerpunkt liegt in der zweiten Hälfte? Und da ist dieses Erstaunliche, dass einerseits wir im Vergleich mit den anderen Nationen in dieser ersten Hälfte, obschon dort Kafka und Bertolt Brecht lebten. Und Thomas Mann. Und Thomas Mann, ja. Heinrich Mann und ja, wir eine Fülle von gültigen, von bedeutenden Namen aufzuführen. Schneiden wir dort im Vergleich mit anderen europäischen, mit russischen, mit amerikanischen Literaturen verhältnismäßig letztlich doch schwach ab. Aber das ganz und gar Erstaunliche Wenn man jetzt die Literatur nach 1945 bedenkt, plötzlich spielt da die deutschsprachige Literatur eine außerordentliche Rolle. Und zwar, ich spreche jetzt von der deutschsprachigen Literatur und meine damit also nicht nur die Literatur der Bundesrepublik und der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik, sondern eben auch Österreich, Schweiz. Und wenn man das nun jetzt rückwirkend sieht, so ist das doch eine, wie ich meine, sehr reiche Literatur, die im Weltmaßstab wahrscheinlich nur verglichen werden kann mit der lateinamerikanischen Literatur. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang noch einmal zitieren, und zwar aus derselben Arbeit. Sie haben 1978 formuliert, im europäischen Konzert der Literatur ist gegenwärtig die deutsche Stimme durchaus vernehmbar. Das klingt allerdings fast wie ein Armutszeugnis, durchaus vernehmbar. Insofern stellt sich zunächst doch mal die Frage, Sie haben ja noch keine Namen genannt, könnte es sein, dass Sie auch Verleger in literarisch dürftiger Zeit sind? Ich muss doch auf meine Formulierung zurückkommen. Durchaus vernehmbar meinte ich nicht im Sinne gerade noch vernehmbar, sondern im Maßstab der Weltliteratur durchaus vernehmbar, das heißt also stark. Die Frage ist, bin ich Verleger in dürftiger Zeit? Ja, das ist auch von mir eigentlich gar nicht zu beantworten. Denn wer weiß denn, wie die Wirkungen von Literatur sein werden? Alle großen Werke der Literatur unseres Jahrhunderts sind zunächst mal von Verlegern abgelehnt worden. Sie sind zunächst mal von Zeitgenossen nicht anerkannt worden. Ob das Proust ist oder Joyce ist oder Kafka ist, das ist nachzuweisen jetzt. Niemand kann zum Beispiel sagen, ob ein solches Werk, das ich jetzt vor kurzem veröffentlicht habe und das jegliche Maßstäbe innen wie außen sprengt, ein Werk von Marianne Fritz, dessen Sprache du nicht verstehst, ob das nicht vielleicht doch einmal zu den großen Werken der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur gezählt werden wird. Also, ich meine, wir sind als Zeitgenossen nicht in der Lage, die bestehende Literatur schon historisch zu sehen und sie einzuordnen. Ich bin natürlich, oder ich glaube, sicher zu sein, dass bestimmte Werke von bestimmten Autoren dauern werden. Ich habe also gar keinen Zweifel, dass von Max Frisch der Homo Faber, der Stiller, Teile seines Tagebuchs zur bleibenden Literatur gehören werden. Ich glaube auch sicher sein zu können, dass Uwe Jonssons Jahrestage ein Werk sein werden, aus dem noch in 100 Jahren deutsche Geschichte und deutsches Geschick gelesen und studiert werden kann. Aber die Frage zu beantworten, ist es eine dürftige Zeit, als jemand, der von Berufswegen mehr Nein sagen muss als Ja, finde ich, dass sie so dürftig vielleicht dann doch nicht ist. Lassen Sie uns zu Ihrer unmittelbaren Verlagstätigkeit bitte kommen. Sie haben Ihre Tätigkeit beschrieben als die Aufgabe, die an erster Stelle zu lösen ist, die richtige Mischung des Verlagsprogramms. Und dabei haben Sie als Ziel weiterhin notiert, dass das ein uraltes Verlegergeheimnis ist. Es besteht aus der Mischung, der Verbindung, der Amalgamierung von jungen und alten Autoren. Nun gut, über Geheimnisse, Verlegergeheimnisse kann man nicht diskutieren, man kann sie vielleicht beschwören. Aber Sie haben ferner dann noch zum Ausdruck gebracht, dass aus solchen unverbindlichen Teilen doch eine Verbindung zu schaffen, aus fast Unvereinbarem doch eine Einheit, ein Programm, eine Summe zu bilden sei. Wie lautet denn nun der Nenner aus dieser Summe, auf den sich Ihre Autoren gemeinsam bringen lassen? Das lässt sich in einer Formel auch nicht sagen. Der Surkamp Verlag, als er von Peter Surkamp 1950 neu gegründet wurde, umfasste die Autoren Rudolf Alexander Schröder auf der einen Seite, Bertolt Brecht auf der anderen Seite, T.S. Eliot und Hans-Erich Nossack. Und das ist für viele, schien das für viele unvereinbar zu sein. Aber wenn es sozusagen etwas Gemeinsames gibt, einen roten Faden einer Verlagspolicy in der Akzeptanz von Autoren, dann kommt man wahrscheinlich auf die Frage von Qualität und auf die Frage von Substanz, dass das die entscheidenden Kriterien sind, die man sowohl an Werke älterer Schriftsteller anlegen kann, als auch an Werke junger und jüngster Autoren. Und sicher, ich habe das ja in der ganz kurzen Darstellung der Geschichte des Fischer Verlages dargelegt. Fischer hat damals ein anderes Prinzip gehabt. Er hat Sachbücher und Literatur gemacht und hat von Muckenisch oder die Kunst, die Zigarre zu rauchen, hat er eben neben Ibsen gestellt, bis er dann im Laufe der Zeit eine so starke Basis hatte, dass er mit den Lektoren, die er hatte, dann mehr und mehr und ausschließlich ein literarisches Programm machen konnte, das dann wirklich gemischt war mit älteren und sehr, sehr erfolgreichen Autoren und eben dann immer wieder mit dem, was ich nannte, mit dem Abenteuer des jungen Autors. Aber lassen Sie mich noch bitte noch einmal nachfragen. Im Zusammenhang mit Fischer ist ja auch mal das Wort vom Kotta des Naturalismus gefallen und damit ist ja eine literarische Richtung klar gekennzeichnet. Gibt es denn unter Ihrer Verlagsverantwortung eine Programmatik, die sich inhaltlich, formal, ästhetisch als eine Linie erkennen lässt? Oder ist der Surkamp Verlag so groß geworden, dass er als Programmverlag eigentlich nicht mehr existieren kann? Ein Verlag wie Surkamp reflektiert das, was an intellektuellen oder geistigen Bewegungen in einer Zeit stattfinden. Und wenn Sie zum Beispiel in der Edition Surkamp der Jahre 1965 bis 1975 eine Summe von Titeln ziehen, dann sehen Sie, dass der Verlag damals doch eine ganz entscheidende Funktion hat, indem er diese Demokratisierung in den verschiedensten Gebieten durch seine Texte gefördert hat. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe des Verlages damals gewesen. Aber schauen Sie, ein Verlag bestimmt ja nicht, was Autoren schreiben sollen, glücklicherweise, sondern ein Verlag kann nur das bringen, was Autoren aus dieser Literatur machen. Und wenn ein Verlag und wenn die Verlagsgeschichte einmal geschrieben wird, dann würde ich mir wünschen, dass es hieße, ja, wenn man die Titel Jahr für Jahr dieses Verlages sieht, so sind es Jahresringe, in dem zeitgenössisches Bewusstsein sich herangebildet hat. Und dass diese Texte, diese Botschaften, die in diesen Texten waren, zwar beschrieben, was gegenwärtig ist, aber doch mit einer Vorahnung dessen, was kommen kann. Lassen Sie mich noch einmal einen letzten Versuch über eine Hypothese herauszufinden versuchen, ob es inhaltliche Präzisierung für die Programmarbeit gibt. Sie haben formuliert, dass die Entscheidungen der Autoren für einen Verlag sind Entscheidungen zum Verlag in seiner Gesamtphysiognomie und sind Entscheidungen zum Verleger. Wenn man nun die Nachkriegsliteratur überblickt, fällt auf, dass zwei Autoren nicht zu dem Verleger Siegfried Unselt gefunden haben. Das dürfte deren Sache sein, weil es ja eine Entscheidung der Autorin ist, wie Sie formuliert haben. Aber wie hätten Sie sich beispielsweise verhalten, wenn Autoren wie Heinrich Böll und Günter Grass an den Surkamp Verlag herangetreten wären? Wären Sie auch noch unter diesem Dach des fast Unvereinbaren zu vereinbaren gewesen? Heinrich Böll, Surkamp hat sich lange Zeit gelassen, bis er sich entschieden hat, Heinrich Böll ein Angebot zu machen. Dieses Angebot des Verlages kam 24 Stunden nach einem Angebot, das bereits Josef Kaspar Witsch gemacht hat. Und was Günter Grass betrifft, so ist leider, ich bedauere das, diesen Vorgang damals sehr, durch ein Lektoratsmissgeschick zu dem Vorgang gekommen, dass Peter Surkamp das Manuskript der Blechtrommel abgelehnt hat. Und das muss man einfach sehen. Und das ist ein irreparabler Vorgang von Seiten des Autors aus. Und so ist es zu dieser Nicht-Beziehung gekommen. Aber beide Autoren hätten unter dem Verlagsdach mühelos theoretisch Platz finden können. Heinrich Böll sicherlich mühelos. Mit Grass wäre es etwas mühevoller geworden. Herr Unsel, Sie haben die Rolle des Verlegers einmal höchst eindrucksvoll beschrieben. Ich meine nicht zuletzt eindrucksvoll hinsichtlich Aufgabenfülle, Kompetenz und Verantwortung. Deshalb möchte ich Sie bitten, aus Ihrem Aufsatz die Aufgaben des literarischen Verlegers, diese Passage, die ein persönliches Berufsbekenntnis darstellt, auch selbst zu lesen. Ja, an Aktionsradius, Verfügungsbefugnis und auch vitalem Auslauf fehlt es bei diesem Selbstporträt nicht. Jürgen Habermas hat Ihnen geschrieben zum 60. Geburtstag als freundschaftlich Ihnen zugetaner Autor. Für einen engeren Kreis bist du tatsächlich dieser Verleger der Autoren. Erst in zweiter Linie bist du ein Verleger für Buchhändler und vielleicht allzu wenig einer für Lektoren. Soweit das Habermas-Zitat. Sie haben schon auf einen Konfliktfall seiner Zeit im Lektorat hingewiesen, bei der Bewertung des Grass-Manuskriptes. Welche Bedeutung haben für Sie Lektoren? Stehen Sie im dritten Glied nach diesem Zitat und haben Sie möglicherweise keinen Moritz Heimann finden oder ertragen können, den Sie an Samuel Fischers Seite so bewundern? Nun, ich habe 8 Jahre lang mit Walter Bülich als Lektor ausgehalten und es war eine sehr produktive Zeit. Ich habe mit Walter Maria Guggenheimer, mit Schwab Fielisch, mit Walter Höllerer, mit Hans Magnus Enzensberger als Lektoren gearbeitet. Ganz im Gegenteil, ich meine die These von Habermas, also jedenfalls das, was er sagt, ich sei nicht Verleger der Lektoren, die ist für ihn zu begründen, da und aus einer gewissen Enttäuschung heraus, dass damals zum Beispiel der verantwortliche Lektor für die Edition Surkamp, Günter Busch, den Verlag verlassen hat. Und im Übrigen meine ich, da eine solche, von mir aus, eine sehr starke Beziehung zu Autoren vorliegt, auch natürlich gegenüber den wichtigen oder gegenüber den Autoren meiner Generation, mag es sein, mag es nach außen hin so scheinen, als sei hier der Lektor nicht der erste Partner für die Autoren. Aber in der Alltagspraxis des Verlages sieht es doch anders aus. Und ich habe als Regel eigentlich aufgestellt, sage mir, wer sind deine Lektoren und ich sage dir, wes Geistes Kind dieser Verlag ist. Ja, das können Sie sicher als Verleger leichter beantworten als ich von außen, diese Frage. Ich möchte aber, weil Sie jetzt bei diesem Thema angekommen sind, nämlich in der Trennung von Walter Bülich, sie erfolgte 1968, vielleicht sollten wir einen kurzen Blick doch zurück tun, einen späten Blick nunmehr schon, auf diese Zeit des Jahres 1968, als sich eine größere Zahl von Lektoren vom Surkamp Verlag trennte. Sie haben 1978 vielleicht indirekt über diese Zeit formuliert, erst allmählich als Vorbote wie als Begleiter jener emanzipatorischen Bewegung der Jugend politisierte sich Literatur und politisierten sich Autoren. Solche Prozesse muss ein zeitgenössisches Verlagshaus in sich reflektieren. Über die Grenzen der Diskussion muss sich der Verleger im Klaren sein. Gerade wir Deutschen neigen zum Radikalen und zum Extrem in jeder Hinsicht. Wo war für Sie im Herbst 1968 die Grenze der Diskussion erreicht und war die Neigung zum Radikalen und zum Extrem in Ihrem Hause zu stark ausgebildet? Nein, das war nicht im Hause zu stark ausgebildet, sondern bei ganz bestimmten Lektoren. Es waren damals 10 Lektoren, die die Idee hatten, eine Klasse der Lektoren zu gründen, die alle Entscheidungen des Verlages, sowohl die intellektuellen wie die materiellen, übernehmen sollten. Ich wurde großzügigerweise als 11. in diesen Kreis gebeten und nun sollte ich einerseits die materielle Verantwortung, die Haftbarkeit, ich hafte ja für alles, übernehmen und andererseits sollte über wichtige Fragen des Verlages in diesem Kreis von 11 Leuten, in dem ich eine Stimme hatte, abgestimmt werden. Und das erschien mir absurd und nicht nur mir, sondern auch den Autoren, die hier sich einfach wehrten, dass eine Sonderklasse von Lektoren hier aufgezogen werden sollte und dass in diesem Bestimmungskreis und Mitbestimmungskreis weder andere Angestelltengruppen des Verlages vertreten sein sollten, noch Autoren irgendetwas zu sagen hatten. Und nur, glaube ich, aus diesem Fehler, den diese Lektoren damals gemacht haben, ist es zu dieser radikalen Forderung gekommen. Wäre diese Basis anders gewesen, wahrscheinlich wäre ich einer der Ersten gewesen, der hätte gesagt, ja, mir leuchtet ein solches Mitbestimmungsmodell, leuchtet mir ein. Nur das, was da vorgelegt war, das ist absurd und ging an den Realitäten vorbei und über Literatur ist nicht abzustimmen. Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal versuchen, das auf die Zeit insgesamt zu beziehen. Dieter E. Zimmer hat in jenen Jahren geschrieben, innerhalb der Verlage aber bleibt das Dilemma, dass kapitalistische Verleger eine Literatur drucken und verkaufen, die in letzter Konsequenz auf ihre eigene Abschaffung hinaus will. War das nicht ein Rollenkonflikt, in den die Verleger sich auch selbst begeben haben? Ja, ich habe darüber in meinem Buch ja geschrieben. Das ist ein ganz klarer Rollenkonflikt, dass wir einerseits durch die Publikationen, die wir vorlegen, unbedingt eintreten für einen Fortschritt, für einen Fortschreiten der sozialen Verhältnisse, dass wir aber doch unser Unternehmen darauf ausrichten müssen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und wir sehen ja im deutschen Bereich, im europäischen Bereich, wie schwierig sich diese Unternehmungen entwickelt haben. Und in Deutschland gibt es einen Fall, wo es gelungen ist. Aber dieser Fall, der Verlag der Autoren, er arbeitet ja als Agentur und nicht als Verlag. Als Verlag, das heißt, der Bücher macht, der enormes Risiko auf sich nimmt, dauerndes Risiko auf sich nimmt. Und da sind eben doch die Verhältnisse dann wahrscheinlich anders. Ja, weniger Kapitaleinsatz. Lassen Sie uns vielleicht zur üblichen Verlagsarbeit zurückkommen. Jürgen Habermas, ich hatte ihn schon erwähnt, hat einmal über Ihre Person und Ihren persönlichen Einsatz bei der Verlagsarbeit formuliert, und zwar wieder in unmittelbarer Anrede an Sie. Hier war jeder Anlass recht, ob nun ein 50. Geburtstag oder ein Silvesterabend, auch jeder Ort, ob nun Neu-Isenburg, Nussdorf oder Starnberg, um deine Pläne, wenn die Stimmung am vergnügtesten war, an den Mann zu bringen. Eine neue Taschenbuchreihe, eine Benjamin-Konferenz, eine Rede zu Scholems 80. Geburtstag in Jerusalem oder das weiße Programm Wissenschaft. Soweit Originalton Jürgen Habermas. Was daran interessiert ist, glaube ich, dass dieser selbsterteilte Auftrag zur Literatur eine verlegerische Durchsetzung verlangte, die möglicherweise auch viel Menschliches weggefressen haben kann. Die Freundschaften können dann natürlich auch zu Zweckbündnissen der Literaturpromotion geraten. Ist da für Sie persönlich ein Verlust entstanden? Ich meine nicht, dass hier aus diesen Freundschaften Zweckbündnisse wurden, es sei denn, dass eine klare Konzentration auf das Werk des betreffenden Autors stattgefunden hat. Aber das ist generell die Förderung, die Promotion eines solchen Werkes und eigentlich jetzt nicht so sehr ein, was in Ihren Worten mitschwingt, nicht wahr, ein materielles Zweckbündnis. Ich bin mit Beckett... Zum Nutzen der Literatur, meine ich. Ja, ich bin mit Beckett sehr befreundet. Und wenn wir uns trafen, und die Begegnungen mit ihm sind eigentlich wirklich die schönsten, die ich überhaupt mit einem Autor habe, sie sind schön, weil es sich wirklich nur um sein Werk dreht, um Fragen von Übersetzungen, um Fragen von Aufführungen, um Buchformen, um Titel. Und das ist eine ganz große Sache. Und ich meine, dass sich für einen Verleger, wenn er seinen Verlag kontinuierlich denkt, diese dauernde Anregung, die er von diesen Autoren erhält, und er kann sie nur erhalten, wenn er mit ihnen freundschaftlich verbunden ist, etwas ganz Wichtiges ist. Und wenn ein Verlag wirklich in seinen Werken der Zeit folgt, so geht das meiner Ansicht nach gar nicht anders, als dass hier ein dauernder Austausch stattfindet, der hingeht bis zu jenem von Habermas beschworenen Silvesterabend oder Neujahrsmorgen, wo er es war, der sagte, sollte man nicht nach dem Erfolg des Weißen Programms Literatur nun auch für uns Wissenschaftler, nicht wahr, da etwas machen. Ja, ich sehe, dass die Beziehung zwischen Verleger und Autor außerordentlich eng ist. Ich möchte Sie aber noch in einer anderen Form zur Frage bringen. Der Verleger hat ja sich gelegentlich auch als Autor vorgestellt. Surkamp selbst hat publiziert, andere Verleger natürlich auch. Ist möglicherweise doch in einem Verleger verborgen, stillgelegt, durch Verzicht gekennzeichnet, ein Autor verborgen? Die Arbeit des Verlegers ist ein Dienst für andere. Peter Surkamp hat nur geschrieben, als er noch nicht Verleger war. Er hat davor liegt seine belletristische Produktion, seine Produktion als Essayschreiber. Danach gab er es auf. Was wichtig ist für einen Verleger, ist, dass er eine Ahnung und eine Vorstellung hat von dem, was ich als Geheimnis des Schöpferischen bezeichnete. Ein Verleger sollte einfach auch wissen, was es für einen Autor bedeutet, wenn er ein weißes Blatt vor sich hat und nun anfangen soll zu schreiben. Ich meine nicht, dass der Verleger ein verhinderter Autor ist. Vielleicht, wenn er stark genug wäre, ließe dies auch gar nicht verhindern. Aber ich meine, das Wichtigste ist, er muss Verständnis haben für den Prozess des Schreibens. Siegfried Unselt im Jahr 1986 im Gespräch mit dem hr-Kulturredakteur Dr. Uwe Schulz. Ich habe diese Sendung aus dem Archiv zum 100. Geburtstagsjubiläum des Surkamp-Verlegers ausgesucht. Siegfried Unselt wurde heute am 28. September 1924 in Ulm geboren. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.